Im Studio für Sie ist Ryan Dykes und das sind unsere aktuellen Themen. Nordator gut aufgestellt, Bärmann hofft auf Energiesparmeister und VC Damen erfüllen Pflichtaufgabe. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Mike Bärmann informiert über den Energiesparmeister-Wettbewerb. Das Bundesumweltministerium sucht die besten Klimaschutzprojekte an deutschen Schulen. Schüler und Lehrer aller Altersklassen und Schultypen können sich bis zum 13. April 2016 bewerben. Im letzten Durchgang hat es die Grundschule am Sonnenbrink aus Stadthagen in das finale Online-Voting geschafft. Ich bin mir sicher, dass es auch in diesem Jahr besonders engagierte Schulen gibt, die sich für den Klimaschutz stark machen, erklärt Bärmann. Im Nienburger Stadtteil Nordator ist Bewegung zu spüren. Mit dem Städtebauförderprogramm Soziale Stadt sollen Veränderungen im Stadtbild erreicht werden. Die erste Bürgerbeteiligung war gut besucht, der Wille zum Anpacken bei den Menschen im Quartier ist vorhanden. Neben einem Stadtteilbeirat wurden Arbeitsgruppen zum Thema Verkehr, Soziales und Wohnumfeld gegründet. Die Politik in Person von Klaas Warnecke, Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses, ist zufrieden. Insgesamt denke ich sehr positiv, weil ich es auch sehe, wie viel sich hier auch eintragen für die Arbeitskreise. Ich hatte befürchtet leere Wände, aber hier haben sich schon Menschen gefunden und ich kann auch nur aufrufen, dass sich noch mehr finden, die also mitarbeiten wollen, weil die Ideen brauchen auch Menschen, die es umsetzen. Und ich denke, hier die Menschen haben zwar auch ihre nachdenklichen Seiten, das ist auch wichtig, aber eben auch man sieht die Chancen. Die Feuerwehr Nienburg wurde gestern Abend zu einem Einsatz in der Henriettenstraße in Nienburg gerufen. Gegen 18 Uhr kam es in einem Industriebetrieb nach dem Anfahren eines Ofens zu einer leichten Rauchentwicklung. Die Feuerwehr kontrollierte den Bereich, wurde aber nicht weiter tätig. Der Rauch konnte gelüftet werden, zu einem Schaden kam es nicht. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Große Erleichterung beim VC Nienburg. Die Damen gewinnen nach 4 sieglosen Heimpartien in Folge zu Hause gegen Tabellenschlüssig Wiedmarschen deutlich 3:0. Trotz kleiner Fehler ließ man dem Gegner zu keinem Zeitpunkt die Chance auf mehr. Ein wichtiger Erfolg für die Mannschaft und Kapitän Irina Gerlinger. Ich bin mega zufrieden. Also mir fällt ein Stein vom Herzen. Es war schon sehr ein angespanntes Spiel irgendwie, weil uns klar war, dass die 3 Punkte her müssen. Das haben wir geschafft, war eine souveräne Leistung, bestimmt noch ausbaufähig, aber nichtsdestotrotz sind 3 Punkte und darüber freuen wir uns. Der VC schafft somit den Anschluss ans Tabellenmittelfeld, steht aber weiterhin auf dem 8. Rang. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.